meine Stimmbänder zerschneide. Weißt du ganz genau, alle deine Tracks waren scheiße. Deine Crew ist schwul und sucht nach Fest auf Labu. Parallel dazu habt ihr Partner-Tattoos. Du bist depressiv und weinst, hast aber Tracks von Farm. Du pennst in dem Himmelbett und ich in dem Sarg. Ich geh nachts in den Kerker unter meinem Zimmer und nehme Parts auf, während ich wack ist. Dies verstümmelt deine Crew. Ist wack und der Besser, ihr scheiß Paul. Du hast ein Open Mind und bist auch mit Schwänze lecken down. Du willst Deutschrap retten, du Superheld. Doch klingst beim Rappen schwuler als Bruce Darnell. Wir kommen in der Nacht, du klingst behindert, Spaß. Meine Mucke Kugelhagel, deine Mucke Kissenschlatz. Was Newcomer, Bitch, ich bin Untergrundlegende. Und bin ich in der Szene, dafür in der Sekte. Wir kommen in der Nacht, du klingst behindert, Spaß. Meine Mucke Kugelhagel, deine Mucke Kissenschlatz. Was Newcomer, Bitch, ich bin Untergrundlegende. Und bin ich in der Szene, dafür in der Sekte. Man kennt mich auch als den Wack MC Zerstörer. Du hast deine Hühnerbrust und ich sieg Hörner. Auf schlau zu klingen, googelst du Kollege, treib Fremdwörter. Du bist durchtrainiert, doch ich hab einen Sprengkörper. Deine Crew verkauft Platten und hat HIV. Ich nur Sägeblätter mit meinem Namen drauf. Ich bin ein G und find dich scheiße aus Prinzip. Ich rufe Rap, ihr solltet kriegen, während ich mit einer Stinger schieß. Dein Label bietet dir den gigantischen Vorschuss. Ich hab eine Stimmung, nutze sie als Mordlust. Ich bin instinktiv, der coolste Typ. Deine Tracks sind schwul, so wie die Beats. Ich trag keinen Rucksack, ich trag nen Raketenwerfer. Du bist Feinschmecker, Schwuchtel und trinkst Edelschwärmer. Nuttensohn, wir zerstören Feinde. Dein härtester Track ist von Curse gebeitet. Wir kommen in der Nacht, du klingst behindert, Spaß. Meine Mucke Kugelhagel, deine Mucke Kissenschlatz. Was Newcomer, Bitch, ich bin Untergrundlegende. Und bin ich in der Szene, dafür in der Sekte. Wir kommen in der Nacht, du klingst behindert, Spaß. Meine Mucke Kugelhagel, deine Mucke Kissenschlatz. Was Newcomer, Bitch, ich bin Untergrundlegende. Und bin ich in der Szene, dafür in der Sekte.